rechnet damit nieder, dem Riesen Goliath. David nahm nur die Laute sich und spielte seine Lieder, dass aus dem König wieder der böse Geist entwich. Wozu denn ein Gewehr? Das ist mir viel zu schwer. Mein Helm drückt mich zu sehr, der große Panzer noch viel mehr. David nahm nur 5 Kiesel mit und stritt für seine Brüder und streckte damit nieder dem Riesen Goliath. David nahm nur die Laute sich und spielte seine Lieder, dass aus dem König wieder der böse Geist entwich. Was bricht man durch den Schar mit Donner überall? Ob man den Schrei vergessen hat, der bombardierten Stadt. David nahm nur 5 Kiesel mit und stritt für seine Brüder und streckte damit nieder dem Riesen Goliath. David nahm nur die Laute sich und spielte seine Lieder, dass aus dem König wieder der böse Geist entwich. Der Herr versprach es fest, wer sich auf mich verlässt und Frieden schafft auf Frieden sinnt, ist mein geliebtes Kind. David nahm nur 5 Kiesel mit und stritt für seine Brüder und streckte damit nieder den Riesen Goliath. David nahm nur die Laute sich und spielte seine Lieder, dass aus dem König wieder der böse Geist entwich.